SWR 2 Hörspiel. Mansfield Park von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Hörspielbearbeitung und Regie Iris Trögelkamp. Komposition Martina Eisenreich. Teil 3. Wieso hast du denn heute kein Feuer hier? Mir ist nicht kalt, Onkel. Um diese Jahreszeit sitze ich nie lange hier. Aber normalerweise hast du ein Feuer. Nein, Onkel. Wie kann das sein? Das muss ein Irrtum sein. Ich war im Glauben, wir ließen dir dieses Zimmer, damit du es dir schön gemütlich machen kannst. Tante Norris. Verstehe, verstehe. Deine Tante Norris hat sich seit jeher und mit gutem Grund dafür eingesetzt, dass junge Leute in ihrer Erziehung nicht unnötig verzärtelt werden. Sie selbst ist ja auch sehr zäh, was natürlich ihre Einschätzung der Bedürfnisse anderer beeinflusst. Setze dich, Fanny, meine Liebe. Ich muss ein paar Minuten mit dir reden. Mr. Crawford ist, wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, nach wie vor im Haus. Er ist in meinem Zimmer und hofft, dich dort zu sehen. Oh nein, Onkel. Ich kann nicht zu ihm nach unten. Das kann ich wirklich nicht. Das sollte Mr. Crawford wissen. Er muss wissen, dass... Ich habe ihm gestern unmissverständlich zu verstehen gegeben... Er hat gestern mit mir über dieses Thema gesprochen und ich habe ihm klar und deutlich gesagt, dass seine Worte mir sehr unangenehm sind und dass ich völlig außerstande bin, seine Gefühle zu erwidern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Außerstande, seine Gefühle zu erwidern? Was redest du da? Ich weiß, dass er gestern mit dir gesprochen hat und ein so großes Maß an Ermutigung erhalten hat, wie eine junge Frau von Verstand sich erlauben konnte zu geben. Du irrst! Du verstehst es falsch, Onkel. Du verstehst es vollkommen falsch. Wie kann er so etwas behaupten? Ich habe ihn gestern nicht ermutigt. Im Gegenteil, ich habe ihm gesagt, dass ich nicht hören will, was er sagt, dass es mir in jeder Hinsicht unangenehm ist. Und ich habe ihn gebeten, nie wieder auf solche Art mit mir zu sprechen. Soll ich es so verstehen, dass du Mr. Crawford abweisen willst? Ja, Onkel. Ihn abweisen? Ja, Onkel. Mr. Crawford abweisen? Unter welchem Vorwand? Mit welchem Grund? Ich mag ihn nicht genug, Onkel. Nicht genug, um ihn zu heiraten. Das ist ja wirklich merkwürdig. Das ist etwas, das über meine Vorstellungskraft geht. Hier haben wir einen jungen Mann, der um dich werben möchte und für den alles spricht. Nicht nur seine Stellung im Leben, sein Vermögen, sein Charakter... Er ist auch ein Mann von außerordentlich angenehmem Wesen, mit einem Umgangston, mit Manieren, die jedem gefallen. Seine Schwester, das kommt hinzu, ist deine gute Freundin. Und er hat sich für deinen Bruder eingesetzt, was, sollte ich denken, beinahe allein schon genug Grund wäre, ihn dir zu empfehlen. Gäbe es nicht noch andere? Ja, ich weiß. Dir müssen seine Aufmerksamkeiten aufgefallen sein. Und zwar hast du sie stets mit der gebührenden Zurückhaltung aufgenommen. In dem Punkt habe ich dir nichts vorzuwerfen. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie dir unangenehm sind. Eher scheint es mir, Fanny, als ob du einfach deine eigenen Gefühle nicht recht kennst. Oh doch, Onkel, das tue ich. Seine Aufmerksamkeiten waren mir immer unangenehm. Nein, nein, ich weiß, das steht ganz außer Frage. Vollkommen unmöglich. Tja, da gibt es nichts mehr weiter zu sagen. Ich sehe, es hat keinen Zweck, mit dir zu reden. Wir sollten dieser höchst unerquicklichen Unterredung ein Ende machen. Ich kann Mr. Crawford nicht länger warten lassen. Deshalb will ich nur noch hinzufügen, denn ich sehe es als meine Pflicht an dir zu sagen, was ich von deinem Betragen halte, dass du mich in allem, was ich mir von dir erwartet hatte, enttäuscht hast. Und dass du eine Seite deines Charakters an den Tag gelegt hast, die das genaue Gegenteil dessen ist, was ich geglaubt hatte. Du denkst nur an dich. Und allein, weil du für Mr. Crawford nicht genau das empfindest, was eine junge, hitzige Fantasie sich als notwendig zum Glück ausmalt, beschließt du, ihn auf der Stelle abzuweisen. Du wirfst in wildem Wahn die Gelegenheit fort, eine Stellung im Leben zu finden. Ansehen, Ehre, Wohlstand, wie sie dir wahrscheinlich nie wieder geboten wird. Es tut mir sehr leid, Onkel. Es tut mir wirklich sehr leid. Leid. Du schuldest mir nicht die Pflichten eines Kindes. Aber, Fanny, wenn dein Herz dich von Undankbarkeit freisprechen kann... Wenn es mir möglich wäre, anders zu handeln. Aber ich bin so vollkommen überzeugt, dass ich ihn nie glücklich machen könnte. Und ich selbst könnte nur unglücklich sein. Sie war vollkommen durcheinander. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles war entsetzlich. Aber der Zorn ihres Onkels bereitete ihr den schlimmsten Schmerz. Selbstsüchtig und undankbar, so war sie ihm vorgekommen. Dieses Elend würde sie nie verwinden. Mr. Crawford ist fort. Er hat sich eben verabschiedet. Ich muss dir nichts davon berichten. Natürlich ist zu erwarten, dass er um eine Unterredung nur mit dir allein nachsucht. Und seien es nur 5 Minuten. Ein allzu verständlicher Wunsch. Aber es ist kein Zeitpunkt festgelegt. Morgen vielleicht? Oder wann immer du dich genügend gefasst hast. Ich rate dir zu einem Spaziergang. Die frische Luft wird dir gut tun. Sie war erschüttert, schlichtweg erschüttert, als sie nach dem Spaziergang wieder ins Ostzimmer kam und das Erste, was sie sah, ein Feuer war, das im Kamin brannte. Ein Feuer. Das war zu viel. Dass ihr ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt eine solche Wohltat erwiesen wurde, weckte eine geradezu schmerzliche Dankbarkeit. Sie konnte gar nicht glauben, dass Sir Thomas nach all dem noch an diese Nebensächlichkeit gedacht hatte. Ich muss wirklich ein Scheusal sein, wenn ich da undankbar sein kann. Der Himmel bewahre mich davor, undankbar zu sein. Sir Thomas wünscht, Sie in seinem Zimmer zu sprechen, Ma'am. Bleib sitzen, Fanny. Bleib sitzen. Was hast du vor? Wo willst du hin? Nicht so voreilig. Verlass dich darauf, nicht du bist es, die gerufen wird. Verlass dich darauf, er verlangt nach mir. Aber du musst dich ja immer gleich in den Vordergrund drängen. Wieso sollte Sir Thomas nach dir schicken? Mich wollten sie holen. Nicht wahr, Baddeley? Ich komme sofort. Sie meinten mich, Baddeley. Sir Thomas wollte mich sehen, nicht Miss Price. Ich bin mir sicher. Oh. Es ist Miss Price. Oh. Und er sprach dies mit dem Anflug eines Lächelns, als ob er sagen wollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie für den Zweck die Richtige wären. Also, Fanny, ich habe noch einmal mit Mr. Crawford gesprochen und weiß von ihm nun genau, wie die Dinge zwischen euch beiden stehen. Ich kann es nur bedauern, Onkel, dass Mr. Crawford immer noch... Ich weiß, er macht mir damit ein sehr großes Kompliment. Und es ist eine große und unverdiente Ehre. Aber ich bin vollkommen überzeugt und habe ihm auch gesagt, dass es niemals in meiner Macht stehen... Meine Liebe, du musst mir nichts erklären. Deine Gefühle sind mir ebenso gut bekannt, wie es dir meine Wünsche und mein Bedauern sein müssen. Das Einzige, was ich von dir erwarten will, ist, dass du Mr. Crawford seine Bemühungen, dich davon zu überzeugen, dass dieses Glück und dieser Vorteil mit seinen eigenen Wünschen vielleicht doch nicht unvereinbar sind, auch weiterhin gestattest. Wenn er beharrt, so tut er dies auf eigenes Risiko. Du bist in Sicherheit. Was die Zukunft bringen wird, wissen wir nicht. Und nun, meine liebe Fanny, ist dieses Thema zwischen uns beiden abgeschlossen. Weißt du was, Fanny? Ich bin sicher, dass er sich auf dem Ball in dich verliebt hat. Du sahst aber auch wirklich gut aus. Alle haben es gesagt. Und du hattest natürlich Chapman, die dir beim Ankleiden geholfen hat. Ich bin so froh, dass ich dir Chapman geschickt habe. Und weißt du was, Fanny? Und das ist mehr, als ich für Maria getan habe. Wenn der Mops das nächste Mal Junge bekommt, dann sollst du ein Hündchen haben. Es gab große Neuigkeiten für Edmund bei seiner Rückkehr. Manche Überraschung wartete auf ihn. Die erste, auf die er stieß, war keineswegs die uninteressanteste. Gleich bei seiner Ankunft im Dorf sah er Henry Crawford und seine Schwester Mary beim Spaziergang. Er hatte geglaubt, nein, er hatte gehofft, die beiden seien längst weit fort. Doch nun plötzlich stand sie bei ihrem Bruder untergehakt, in aller Schönheit vor ihm. Sie begrüßte ihn mit einer Freundlichkeit, die er sich niemals erhofft hätte, hätte er überhaupt mit ihrer Anwesenheit gerechnet. Es war genug, um sein Herz zu entflammen, sodass er in genau der richtigen Verfassung wieder zu Hause eintraf, um die weiteren freudigen Überraschungen zu würdigen. Ich komme, um dir beim Spaziergang Gesellschaft zu leisten, Fanny. Darf ich? Es ist lange her, dass wir beide zuletzt gemütlich spazieren gegangen sind. Aber Fanny, wenn es ein gemütlicher Spaziergang sein soll, genügt es nicht, dass wir einfach nur gemeinsam auf diesem Kiesweg auf- und abschreiten. Du musst mit mir sprechen. Ich weiß, dass dir etwas auf der Seele liegt. Du kannst doch nicht glauben, ich wüsste von nichts. Soll ich es denn von aller Welt hören, nur nicht von Fanny selbst? Wenn du es von aller Welt weißt, Edmund, kann ich dir nichts Neues mehr erzählen. Ich fürchte, wir denken zu verschieden darüber, als dass es für mich eine Erleichterung wäre, über meine Gefühle zu sprechen. Mir scheint Crawfords Antrag höchst vorteilhaft und wünschenswert, sofern du seine Zuneigung erwidern kannst. Ich finde es vollkommen natürlich, dass deine gesamte Familie sich wünscht, dass du sie erwiderst. Wenn dir aber eine Erwiderung unmöglich ist, dann hast du vollkommen recht getan, ihn abzuweisen. Kann es da zwischen uns eine Meinungsverschiedenheit geben? Aber nein. Ich dachte nur, du machst mir Vorhaltung. Ich dachte, du bist gegen mich. Das ist mir ein großer Trost. Wie konntest du denn annehmen, ich sei gegen dich? Wie konntest du glauben, ich wolle dir zu einer Ehe ohne Liebe raten? Mein Onkel findet, dass ich Unrecht tue. Und ich wusste ja, dass er mit dir gesprochen hat. Crawfords Werbung ist anders als die von anderen. Er bleibt beharrlich in seiner Hoffnung, dass er die Zuneigung noch erringen kann, die zuvor nicht bestand. Wir wissen, das kann nur mit der Zeit geschehen. Aber lass ihn schließlich am Ende Erfolg haben, Fanny. Du hast unter Beweis gestellt, dass du aufrecht und besonnen bist. Erweise dich nun auch noch als dankbar und mitfühlend. Und du wirst genau das Idealbild einer Frau sein, zu dem du, wie ich schon immer fand, geboren bist. Ja, nie, nie, nie. Er wird niemals Erfolg bei mir haben. Niemals, Fanny? So fest entschlossen? So endgültig? Das klingt gar nicht nach dir. Nach dir, wenn du vernünftig bist. Ich wollte sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es je so kommen wird, dass ich mir, soweit man die Zukunft voraussehen kann, nicht vorstellen kann, dass ich seine Zuneigung je erwidern werde. Ich will auf Besseres hoffen. Ich weiß, dass der Mann, der deine Liebe gewinnen will, einiges an Mühen vor sich hat. Denn all deine früheren Vorlieben, all deine alten Gewohnheiten stehen zum Widerstand bereit. und bevor er dein Herz für sich erobern kann, muss er es aus all den Bindungen lösen. Ich wünschte, er hätte sich nicht dazu hinreißen lassen, seine Absichten so gerade heraus zu erklären. Ich wünschte, er hätte dich so gut gekannt wie ich, Fanny. Ich glaube, gemeinsam hätten wir dich erobert. Hätten wir mein theoretisches Wissen und sein praktisches zusammengebracht, dann wäre der Erfolg nicht ausgeblieben. Nie hat es zwei Menschen gegeben, die einander so unähnlich sind. Wir haben nichts gemeinsam. Wir würden unglücklich sein. Da irrst du dich, Fanny. So verschieden seid ihr gar nicht. Ihr habt Dinge gemeinsam. Moralische Einstellungen, literarische Vorlieben. Ihr habt beide ein warmes Herz. Ihr seid wohlwollende Menschen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es besser ist, wenn die Temperamente ungleich sind. Ungleich im Auf und Ab der Stimmung, meine ich. Im Auftreten, in der Vorliebe für viel oder wenig Gesellschaft, in der Neigung zu reden oder ruhig zu sein, ernsthaft oder fröhlich. Ein nicht zu starkes, beständiges Gegeneinander ist die beste Versicherung dafür, dass Eheleute sich achten und vertragen. Ich bin überzeugt, dass er zu ernsthaften Themen nicht das denkt, was man denken sollte. Sag lieber, dass er über ernsthafte Themen noch gar nicht nachgedacht hat. Er wird dich glücklich machen, Fanny. Ich weiß, dass er dich glücklich machen wird. Und er selbst wird durch dich ein neuer Mensch. Auf eine solche Aufgabe mit einer solchen Verantwortung will ich mich nicht einlassen. Ich war sehr erfreut über den Ton, in dem Miss Crawford sich gestern darüber äußerte. Ausgesprochen erfreut sogar, weil ich ja nicht damit gerechnet hatte, dass sie alles in einem so gerechten Licht sieht. Sie sprach von dir, Fanny, ganz wie es sein soll. Sie wünscht sich diese Verbindung genauso sehnlich wie dein Onkel und ich. Seit über einer Woche habe ich Miss Crawford nicht mehr gesehen. Ja, sie klagt darüber. Aber sie findet auch, dass es wohl am besten so ist. Du wirst sie allerdings noch sehen, bevor sie abreist. Sie ist sehr verärgert über dich, Fanny. Darauf musst du gefasst sein. Es ist der Kummer. Die Enttäuschung einer Schwester, die findet, dass ein Bruder ein Anrecht auf alles hat, was er sich wünscht. Sie ist gekränkt, so wie du es um Williams Willen wärest. Aber sie liebt und schätzt dich von ganzem Herzen. Ich wusste, dass sie sehr verärgert über mich sein würde. Meine liebste Fanny, es ist ein Ärger des Verstands, nicht der Gefühle. Ihr Herz ist zur Liebe und Freundlichkeit geschaffen, nicht zur Bitterkeit. Ich wünschte, du hättest mit anhören können, wie sie dich pries. Und mir fiel auf, dass sie immer von dir als Fanny sprach, was sie früher nie getan hat. Und es war ein Klang, es war die Herzlichkeit einer Schwester. Am Montag reisen sie ab. Du kannst dich also darauf verlassen, dass du deine Freundin noch sehen wirst. Ja, am Montag fahren die beiden nun tatsächlich. Den angekündigten Besuch ihrer Freundin, wie Edmund Miss Crawford genannt hatte, empfand Fanny als äußerst bedrohlich. Sowohl als erboste Schwester, ebenso parteiisch wie unverblümt in ihren Äußerungen, als auch in ihrer anderen Rolle, triumphierend und siegesgewiss, lieferte sie in allem Anlass zu bangen Gefühlen. Ihrem Missfallen, ihrem scharfen Blick, ihrer Heiterkeit fühlte sich Fanny nicht gewachsen. Sie böses, böses Mädchen. Ich weiß gar nicht, wie ich je mit dem Schimpfen fertig werden soll. Oh, hier bin ich also wieder. Das Ostzimmer. Nur ein einziges Mal bin ich in diesem Zimmer gewesen. Erinnern Sie sich? Die Szene, die wir geprobt haben, war wirklich bemerkenswert. Das Thema so ungeheuer, so... Oh, wie soll ich es ausdrücken? Wo zwei gleichgesinnte Seelen sich im Ehestand vereinen, da ist das wahre Lebensglück. Ich glaube, auch wenn noch so viel Zeit vergeht, werde ich nie den Eindruck vergessen, den seine Züge und seine Stimme bei diesen Worten in mir hinterließen. Es war seltsam, überaus seltsam. Oh, das war unbeschreiblich schön. Aber leider hat genau dieser Abend auch alles zerstört. Gute, sanftmütige Fanny, wenn ich daran denke, dass dies auf wer weiß wie lange Zeit unser letztes Zusammentreffen ist, dann muss ich sie einfach lieben. Fanny war gerührt. So etwas hatte sie nicht erwartet. Und wie so oft verfehlte das Wort Letztes auch diesmal nicht seine melancholische Wirkung auf sie. Sie weinte, als hätte sie Miss Crawford über alle Maßen geliebt. Ich verlasse sie ungern. Wer sagt denn, dass wir nicht doch noch Schwägerinnen werden? Ich weiß, dass es kommt. Ich spüre, dass wir dazu bestimmt sind. Und diese Tränen verraten mir, dass sie es ebenso empfinden. Liebe Fanny. Braves Mädchen, ich will Sie nicht quälen. Aber liebe Fanny, Sie müssen zugeben, dass Sie nicht so vollkommen unvorbereitet auf seinen Antrag waren, wie Ihr Vetter uns weismachen will. War er Ihnen nicht auf dem Ball treu ergeben? Und dann vor dem Ball das Halsband. Oh, Sie haben das alles genauso aufgenommen, wie es gedacht war. Wollen Sie damit sagen, dass Ihr Bruder von vornherein von dem Schmuckstück wusste? Miss Crawford, das war nicht nett. Davon wusste? Es war allein seine Idee. Es war sein Plan. Zu meiner Schande muss ich sagen, mir war der Gedanke nie gekommen. Aber ich folgte mit Freuden seinem Vorschlag. Denn er war ja für sie beide gut. Ich will nicht sagen, dass ich genau das seinerzeit nicht zumindest halb befürchtet habe. Es war etwas in ihrem Blick, das mir Angst machte. Allerdings nicht zu Anfang. Anfangs war ich ahnungslos. Na. Doch, das war ich wirklich. So war ich hier sitze. Und hätte ich etwas geahnt, dann hätte nichts mich dazu bewegen können, das Band anzunehmen. Was das Verhalten Ihres Bruders anbetrifft, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, dass er ernsthafte Absichten hätte. Oh, das kann ich nicht leugnen. Er ist schon manchmal ein schlimmer Charmeur und kümmert sich nie darum, welchen Schaden er damit in den Herzen der jungen Damen anrichtet. Der Ruhm, Fanny, einen Mann zu ergattern, den so viele begehren. Es in der Macht zu haben, das eigene Geschlecht an ihm zu rächen. Nein, einen solchen Triumph auszuschlagen, liegt nicht in der weiblichen Natur. Ich kann nichts von einem Mann halten, der mit den Gefühlen der Frauen spielt. Ich will ihn nicht verteidigen. Aber wenn je ein Mann eine Frau für immer geliebt hat, dann wird, denke ich, Henry dieser Mann sein. Und Sie sind diese Frau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Henry je glücklicher gewesen ist als an dem Tag, an dem es ihm gelungen war, die Beförderung ihres Bruders zu bewirken. Ja, wie freundlich, wie ausgesprochen freundlich das von ihm war. Um einen Gefallen möchte ich Sie bitten, Fanny. Bitte schreiben Sie mir. Lassen Sie uns Briefe wechseln. Am Abend folgte ein weiterer Abschied. Henry Crawford kam herüber und saß eine Weile bei ihnen. Und da sie schon vorher nicht gerade in gefestigter Stimmung gewesen war, war ihr Herz zunächst nachgiebiger gegenüber ihm, zumal er offenbar tatsächlich litt. William hatte 10 Tage Urlaub für eine Reise nach Northamptonshire erhalten und kam, der strahlendste aller Lieutenants, weil der am jüngsten beförderte, um sie an seinem Glück teilhaben zu lassen und auch, um ihnen seine Uniform zu beschreiben. Er kam. Und liebend gern hätte er diese Uniform angezogen. Aber eine grausame Vorschrift verbot sie, außer Dienst zu tragen. So blieb die Uniform in Portsmouth und Edmund musste vermuten, dass sie ihren Glanz längst verloren hätte, ebenso wie ihr Träger das Strahlen des frisch Beförderten, bevor Fanny eine Gelegenheit bekäme, sie zu sehen. Doch dann weihte sein Vater ihn in einen Plan ein, durch den es mit Fannys Aussichten den 2. Offizier von SMS Thrush in seiner ganzen Pracht zu bewundern, mit einem Mal ganz anders aussah. Edmund, ich möchte, dass Fanny ihren Bruder nach Portsmouth begleitet und ein wenig Zeit bei ihrer Familie verbringt. Sir Thomas zog sich mit einem Gefühl der Befriedigung zurück. Denn der Hauptgrund dafür, dass er Fanny fortschickte, hatte wenig damit zu tun, dass es Zeit war, ihre Eltern wieder einmal zu besuchen und überhaupt nichts mit dem Wunsch, ihr eine Freude zu machen. Es war eine medizinische Maßnahme, mit der er den Verstand seiner Nichte zu kurieren hoffte, der ihm derzeit schlicht und einfach krank vorkam. Der nun schon 8 oder 9 Jahre währende Aufenthalt an einem Ort des Wohlstands und des Überflusses hat Fannys Fähigkeit zu urteilen und abzuwägen ein wenig beeinträchtigt. Ihr Elternhaus wird ihr aller Wahrscheinlichkeit nach den Wert eines guten Einkommens vor Augen führen. Und ich vertraue fest darauf, lieber Edmund, dass dieses Experiment sie zu einer klügeren und glücklicheren Frau machen wird. Und das ihr Leben lang. Arme Fanny. Auch wenn sie gern und voller Spannung aufbrach, musste der letzte Abend in Mansfield Park doch eine Qual für sie sein. Ich werde dir schreiben, Fanny, wenn ich etwas habe, das das Schreiben lohnt. Etwas, das du, glaube ich, gern hören wirst und von dem du von anderswo nicht so rasch zu hören bekämst. Hätte sie bei den Worten noch überlegen können, was er meinte, so ließ das Leuchten, das sie in seinem Gesicht sah, keinen Zweifel mehr. Das Herz war ihr beim Abschied schrecklich schwer. Um jedes Zimmer im Haus vergoss sie Tränen. Und noch viel mehr um jeden geliebten Bewohner. Sie schlang die Arme um ihre Tante, denn sie wusste, dass sie ihr fehlen würde. Sie konnte, als sie dem Onkel die Hand küsste, kaum gegen ihre Schluchzer an dafür, dass sie ihn enttäuscht hatte. Und was Edmund anbetraf, so konnte sie weder sprechen, noch ihn ansehen, noch einen Gedanken fassen, als der letzte Augenblick mit ihm gekommen war. Und erst als dieser vorüber war, begriff sie, dass er sich mit der Herzlichkeit eines Bruders von ihr verabschiedet hatte. Es dämmerte eben erst, als sie unter Williams mit kräftiger Stimme erteilten Kommandos rasselnd von der Hauptstraße in eine Gasse einbogen und vor der Tür des kleinen Hauses in Portsmouth hielten, in dem Mr. Price jetzt wohnte. Ach, mein lieber William, wie ich mich freue, dich zu sehen. Mutter. Aber hast du schon von der Thrush gehört? Sie ist schon aus dem Hafen. 3 Tage früher als erwartet. Schon im nächsten Moment stand Fanny im schmalen Flur des Hauses und wurde von ihrer Mutter in die Arme geschlossen, die sie dort mit Blicken echter Herzlichkeit begrüßte. Einem Ausdruck, den Fanny umso mehr liebte, als er so sehr dem ihrer Tante Bertram glich. Und da waren ihre Schwestern. Susan, ein groß gewachsenes, hübsches Mädchen von 14, und Betsy, die jüngste der Familie, ungefähr 5. Beide freuten sich, sie zu sehen, auch wenn es ihnen an den Umgangsformen für eine rechte Begrüßung fehlte. William! Campbell war schon hier, ganz aufgeregt, weil du noch nicht da warst. Was sollen wir jetzt machen? Ich hatte mir so schön einen gemütlichen Abend mit dir ausgemalt. Und jetzt bricht plötzlich alles über mich herein. Nun wurde Fanny in ein Wohnzimmer geführt. So klein, dass sie anfangs glaubte, es sei nur der Vorraum. Und einen Moment lang stand sie da und wartete, dass es weiterging. Aber als ihr klar wurde, dass es keine andere Tür gab und sie auch die Wohnzimmermöbel erkannte, rief sie sich in Gedanken zur Ordnung, tadelte sich und hoffte nur, dass die anderen nichts gemerkt hatten. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, sie wären im Hafen geblieben. Dann hätte ich noch ein paar Stunden schön mit euch zusammensitzen können. Doch da das Boot nun einmal hier ist, sollte ich lieber gleich aufbrechen. Da kann man nichts machen. Komm, du hast dir deine liebe Fanny ja noch gar nicht richtig angesehen. Wie groß du geworden bist, ihr Armen. Wie müde ihr zwei sein müsst. Ich dachte ja schon, ihr kämt überhaupt nicht mehr. Seit einer halben Stunde halten Betsy und ich nach euch Ausschau. Ich wusste ja nicht, ob ihr eine ganze Mahlzeit oder nur eine Tasse Tee nach der Reise wollt. Sonst hätte ich etwas vorbereitet. Und jetzt ist Campbell bestimmt schon wieder da, bevor ich ein Steak auf dem Tisch habe. Denn wir haben hier keinen Metzger in der Nähe. Es ist sehr unpraktisch, wenn man in der Straße keinen Metzger hat. Da waren wir im vorigen Haus besser dran. Vielleicht möchtet ihr jetzt, so schnell es geht, einen Tee? Ein Tee wäre genau richtig. Dann lauf in die Küche, Betsy, Liebes, und sieh nach, ob Rebecca den Kessel aufgesetzt hat. Und sag ihr, sie soll die Teesachen bringen, so schnell es geht. Ich wünschte, wir bekämen die Klingel wieder in Gang, aber Betsy ist eine sehr brauchbare kleine Botin. Ach je, was für ein armseliges Feuer wir haben. Und dabei müsst ihr beide doch ganz durchgefroren sein. Zieh deinen Stuhl näher heran, Liebes. Ich weiß gar nicht, was Rebecca die ganze Zeit macht. Schon vor einer halben Stunde habe ich ihr gesagt, sie soll mehr Kohlen bringen. Susan, du hättest dich ja auch einmal um das Feuer kümmern können. Ich war oben, Mama, und habe meine Sachen umgeräumt. Du hattest ja gerade erst beschlossen, dass Schwester Fanny und ich das andere Zimmer haben sollen. Und Rebecca ließ sich nicht dazu bewegen, mir zu helfen. Neuerliches Durcheinander verhinderte weitere Diskussionen. Zuerst kam der Kutscher und wollte sein Geld. Dann gab es Streit zwischen Sam und Rebecca über die rechte Art, den Reisekoffer seiner Schwester nach oben zu bringen, wobei Sam unbedingt seinen eigenen Kopf durchsetzen wollte. Und zuletzt kam schließlich Mr. Price persönlich ins Haus gepoltert. Seine laute Stimme eilte ihm voraus, als er im Flur mit etwas wie einem Fluch den Handkoffer seines Sohns und die Hutschachtel seiner Tochter mit Fußtritten zur Seite beförderte und nach einer Kerze verlangte. Verflucht doch mal. Allerdings brachte ihm niemand eine. Ha! Willkommen zurück, mein Junge. Schön, dich zu sehen. Hast du schon gehört? Die Thrush ist heute Morgen ausgelaufen. Da heißt es auf Zack sein. Flucht noch mal, du kommst gerade noch zur rechten Zeit. Würde mich nicht wundern, wenn ihr morgen schon eure Order bekommt, aber so wie der Wind jetzt steht, könnt ihr nicht fahren, wenn es nach Westen gehen soll. Aber flucht noch mal, heute Morgen hast du ein großartiges Bild verpasst, als die Thrush aus dem Hafen lief. Das hätte ich nicht um 1000 Pfund verpassen wollen. Zwei volle Stunden war ich heute Nachmittag auf der Aussichtsplattform. Sie liegt direkt neben der Endymion zwischen ihr und der Cleopatra, gleich östlich vom Werftschiff. Ha, genau da, wo ich selbst auch geankert hätte. Der beste Ankerplatz im Spithead. Aber hier, Vater, sieh doch, hier ist unsere Fanny, meine Schwester. Es ist so dunkel hier, dass du sie gar nicht siehst. Fanny, meine Tochter, du bist ja eine richtige Frau geworden. Da wird sie bestimmt bald einen Ehemann wollen. Als er hinausging, kamen zwei rotbäckige Jungen von vielleicht 8 und 9 Jahren hereingestürmt. Schmutzig und zerzaust, gerade erst aus der Schule gekommen und begierig darauf, ihre Schwester zu sehen und zu erzählen, dass die Thrush ausgelaufen war. Tom und Charles. Jetzt hatte sie alle gesehen, die zu Hause waren. Es blieben nur noch 2 Brüder zwischen ihr und Susan, von denen der eine Kommis bei einer Behörde in London war und der andere Seekadett auf einem Ostindienfahrer. Doch auch wenn sie nun alle Familienmitglieder gesehen hatte, hatte sie noch nicht gehört, zu was für einer Menge an Lärm sie imstande waren. Sie war zu Hause. Doch ach, es war kein Zuhause von der ersehnten Art. Sie hatte keine Begrüßung bekommen, wie sie... Sie riss sich zusammen, sie war unvernünftig. Welches Recht hatte sie, Ansprüche an ihre Familie zu stellen? Hol der Teufel diese jungen Hunde. Unglaublich, so ein Geschrei. Und Sam noch lauter als die anderen. Der Junge ist zum Bootsmann geboren. Hey, du da, Sam. Halt deinen verfluchten Rand, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Was hast du da, Betsy, mein Schatz? Komm und zeig es mir. Es war ein silbernes Messer. Das ist meines. Es ist doch wirklich ungerecht, dass ich mein eigenes Messer nicht haben darf. Unsere kleine Schwester Mary hat es mir auf dem Sterbebett vermacht. Aber Mama enthält es mir vor und lässt immer wieder zu, dass Betsy es sich schnappt. Susan, ich wünschte, du wärest nicht so gehässig. Betsy, du hättest es nicht herausholen sollen, Liebes. Die arme Mary hätte bestimmt nicht gedacht, dass es einmal einen solchen Zank zwischen euch beiden geben würde. Die arme kleine Seele. Ihre Stimme war schon so schwach, dass man sie kaum noch verstehen konnte. Aber sie sagte so schön, lass Schwester Susan mein Messer haben, Mama, wenn ich tot und begraben bin. Sie hat es so gern gehabt, Fanny, dass sie es immer neben sich im Bett liegen haben wollte. Die Qualen des späteren Lebens blieben ihr damit erspart. Die Enttäuschung über ihre Mutter war groß. Mrs. Price war nicht unfreundlich. Doch statt Zuneigung und Vertrauen, statt dass sie ihr mehr und mehr ans Herz wuchs, erfuhr ihre Tochter nie mehr an Freundlichkeit von ihr als an ihrem Ankunftstag. Was es an natürlichen Instinkten gab, war rasch befriedigt, und eine andere Quelle für ihre Zuneigung hatte Mrs. Price nicht. So sah das Zuhause aus, das ihr Mansfield aus dem Kopf schlagen sollte und ihr beibringen, mit gedämpfteren Gefühlen an ihren Vetter Edmund zu denken. Aber das Gegenteil war der Fall. Der erste echte Trost, den Fanny inmitten all dieser häuslichen Übel fand, war, dass sie Susan besser kennenlernte und hoffen konnte, ihr eine Hilfe zu sein. Schon früh war ihr aufgegangen, dass der lästige Streit um das Silbermesser sich durch den Einsatz einer kleinen Geldsumme ein für allemal beilegen ließ. Und der Reichtum, in dessen Besitz sie sich sah, seit der Onkel ihr zum Abschied 10 Pfund geschenkt hatte, versetzte sie in die Lage, fähig zur Großzügigkeit zu sein. Betsy, ich habe ein Geschenk für dich. Für Betsy wurde ein Silbermesser erworben und das Geschenk mit Begeisterung angenommen. Und so konnte Susan ihr eigenes wieder ganz in Besitz nehmen. Und die nicht minder zufriedene Mutter schien, was Fanny für beinahe unmöglich gehalten hätte, dies alles nicht als Vorwurf gegen sich selbst aufzufassen. Die Tat erwies sich als voller Erfolg. Der vertraute Umgang, der sich zwischen den Schwestern nun ergab, war für beide Seiten von großem Vorteil. Nach und nach gewöhnten die Mädchen sich daran, den Großteil des Vormittags oben zu verbringen. Zunächst mit Plaudern und Handarbeit. Aber nach ein paar Tagen wurde die Erinnerung an ihre Bücher so übermächtig, dass Fanny einfach nicht mehr anders konnte, als sich wieder nach Lektüre umzusehen. Im Haus ihres Vaters gab es keine Bücher. Doch wer einmal den Wohlstand gekostet hat, wird verschwenderisch. Und so fand einiges von Fannys Geld den Weg zu einer Leihbibliothek. Sie schrieb sich dort ein und war verblüfft über ihren unerhörten Wagemut. Fanny war nun Abonnentin in einer Bibliothek und unter all diesen Büchern konnte sie wählen und mit ihrer Wahl gar noch etwas Gutes tun. Susan hatte nie etwas gelesen und Fanny sehnte sich danach, ihre eigenen ersten Leseerlebnisse mit ihr zu teilen, um auch bei ihr den Geschmack an den Biografien und der Poesie zu wecken. Guten Tag. Ich bin hier... Sie wünschen? Miss Fanny Price. Wer sind Sie? Ist sie... Fanny hörte die Stimme eines Herrn. Es war eine Stimme, derentwegen ihr die Farbe gänzlich aus dem Gesicht wich. Da trat Mr. Crawford auch schon ein. Mutter, das ist Mr. Crawford, Williams Freund. Auf einen klugen Sinn wie den ihren ist in einem Moment des Schreckens stets Verlass. Der Umstand, dass Mr. Crawford im Hause nur als Williams Wohltäter bekannt war, kam ihr zustatten. Liebe Mrs. Price, würden Sie mir das Vergnügen gestatten, Ihre Töchter davon zu überzeugen, sie bei einem Morgenspaziergang begleiten zu dürfen? Ein solches Wetter darf man nicht ungenutzt lassen. Oh, Mr. Crawford, wie aufmerksam. Meine Töchter haben ja kaum einmal Gelegenheit, sich zu bewegen. Portsmouth ist ein armseliger Ort. Sie kommen nur selten aus dem Haus und es liegen auch Besorgungen in der Stadt an. Die können Sie dabei bestimmt gern erledigen. Als sei dies nicht schon Verwirrung und Peinlichkeit genug, lief ihnen, kaum dass sie auf der High Street angekommen waren, ihr Vater über den Weg und machte auch am Samstag keinen gepflegteren Eindruck als sonst. Vater, das ist Mr. Crawford. Williams Wohltäter. Sie konnte nicht daran zweifeln, was für einen Eindruck ihr Vater auf Mr. Crawford machen musste. Es würde ihn beschämen, ja regelrecht anwidern. Danach konnte er nur aufgeben. Er würde sich den Gedanken an eine Heirat mit ihr aus dem Kopf schlagen. Und so sehr sie sich auch gewünscht hatte, er würde von seiner Zuneigung kuriert, war dies doch eine Kur, die beinahe so schlimm war wie die Krankheit selbst. Mr. Crawford! Darf ich Ihnen die Werft zeigen? Da wäre ich Ihnen, Mr. Price, sehr dankbar. Und ich würde gern von Ihrem Angebot Gebrauch machen, sofern die Mrs. Price die Anstrengung nicht scheuen. Kommt, Mädchen, kommt. Komm, Fan, komm, Sue. Nehmt euch in Acht. Haltet die Augen offen. Ich stelle Sie unter Ihren ganz persönlichen Schutz. Einmal auf der Werft angekommen, sah Henry seine Chancen auf ein angenehmes Zwiegespräch mit Fanny steigen. Es ging um die Erneuerung eines Pachtvertrags, bei dem die Zukunft einer großen und strebsamen Familie auf dem Spiel stand. Ich war in Norfolk und hatte sogar mehr Gutes tun können als erwartet und war in größerem Maße nützlich, als ich es überhaupt vorgehabt hatte. Und ich kann mir dazu gratulieren, im Bewusstsein, dass ich meine Pflicht getan habe. All dies zielte auf Fanny ab und es war gut gezielt. Es freute sie, ihn so verantwortungsvoll reden zu hören. Als Freund der Armen und Bedrängten. Nichts ließ sie dankbarer empfinden. Und sie war schon im Begriff, ihm einen anerkennenden Blick zuzuwerfen. Da wurde dieser durch einen gar zu deutlichen Zusatz wieder vertrieben. Mansfield, Southerton, Thornton Lacey. Was für eine Gesellschaft werden wir in diesen Häusern haben? Nicht weit entfernt von allem, was mir lieb ist. Denn was die Partnerschaft in Thornton Lacey anbetrifft, wie Edmund Bertram sie einmal im Überschwang vorschlug, so sprechen zwei Gründe dagegen. Zwei schöne, treffliche, unwiderstehliche Gründe. Hier war Fanny gleich doppelt zum Schweigen gebracht. Obwohl sie im nächsten Moment bedauerte, dass sie sich nicht gezwungen hatte, einzugestehen, dass sie die Anspielung immerhin halb verstanden habe und ihn ermuntert, mehr über seine Schwester und Edmund zu sagen. Sie musste lernen, über dieses Thema zu sprechen. Denn die Schwäche, die sie davor zurückschrecken ließ, würde bald unverzeihlich sein. Auf dem Nachhauseweg konnte Mr. Crawford es so einrichten, dass er einen Augenblick mit Fanny allein war. Liebe Miss Fanny, Sie zu sehen ist der einzige Zweck meines Besuchs in Portsmouth. Allein Ihretwegen bin ich für einen Tag oder zwei herübergekommen. So ganz und gar von Ihnen getrennt zu sein, habe ich nicht länger ausgehalten. Das hörte sie nicht gern. Sie hörte es wirklich nicht gern. Doch trotz diesem und der zwei oder drei anderen Dinge, von denen sie sich wünschte, er hätte sie nicht gesagt, fand sie, dass er sich seit ihrer letzten Begegnung sehr zu seinem Vorteil verändert hatte. Er war weitaus zartfühlender, entgegenkommender, aufmerksamer gegenüber den Gefühlen anderer, als er in Mansfield je gewesen war. Nie hatte sie ihn so angenehm, so beinahe angenehm erlebt. Und über Mansfield zu reden, was für eine Freude. Begleiten Sie uns doch, lieber Mr. Crawford, in die Garnisonskirche und schließen Sie sich danach dem Familienspaziergang auf den Festungswällen an. Die Familie präsentierte sich von ihrer besten Seite. Die Natur hatte sie mit einem nicht unbeträchtlichen Maß an Schönheit ausgestattet und der Sonntag präsentierte sie blitzblank und in ihren schönsten Kleidern. Ihre arme Mutter sah dann nicht mehr ganz so unwürdig aus, wie es leider nur zu oft der Fall war. Oft bekümmerte es Fanny zutiefst, dass da, wo die Natur so wenige Unterschiede gemacht hatte, die Umstände so große machten. Dass ihre Mutter, die nicht weniger gut als Lady Bertram aussah und noch ein paar Jahre jünger war, so viel verbrauchte und verblühte, so trostlos, so schlampig, so armselig wirkte. Sie sind jetzt einen Monat hier, glaube ich. Nein, nicht ganz einen Monat. Morgen sind es erst 4 Wochen, seit ich aus Mansfield aufgebrochen bin. Sie zählen die Tage äußerst gewissenhaft. Ich würde das einen Monat nennen. Ich bin erst am Dienstagabend hier eingetroffen. Und insgesamt sollen Sie 2 Monate bleiben, nicht wahr? Ja. Und wie reisen Sie zurück? Wer kommt Sie holen? Das weiß ich nicht. Davon hat meine Tante bisher nichts geschrieben. Vielleicht passt es nicht, mich nach genau 2 Monaten zurückzuholen. Ich kenne Mansfield. Ich weiß, wie man sie bisweilen dort vernachlässigt. Miss Susan, ich denke dabei an die Gesundheit Ihrer Schwester. Ich habe den Eindruck, die Enge in Portsmouth ist ihr nicht zuträglich. Miss Fanny braucht regelmäßig frische Luft und Bewegung. Wenn Sie sie ebenso gut kennen wie ich, werden Sie mir sicher zustimmen. Miss Fanny, sobald Sie spüren, dass Ihre Gesundheit sich auch nur im Mindesten verschlechtert, lassen Sie es meine Schwester wissen. Die kleinste Andeutung genügt und Mary und ich werden kommen und sie zurück nach Mansfield bringen. Fanny dankte ihm, versuchte es aber mit einem Lachen abzutun. Es ist mir vollkommen ernst und das wissen Sie genau. Fanny dankte ihm noch einmal, fühlte sich jedoch in einem Maße angerührt und bedrängt, dass sie nicht einmal gewusst hätte, was sie sagen sollte. Ich wünschte, Sie wären nicht so erschöpft. Ich wünschte, ich ließe Sie bei besserer Gesundheit zurück. Gibt es etwas, das ich in der Stadt für Sie tun kann? Nichts. Aber ich danke Ihnen. Keine Botschaft, die ich überbringen könnte? Grüßen Sie bitte Ihre Schwester von mir. Und wenn Sie meinen Vetter Edmund sehen, dann seien Sie bitte so gut und sagen Sie ihm, dass ich hoffentlich bald von ihm hören werde. Gewiss. Und wenn er träge oder nachlässig ist, so werde ich Ihnen seine Entschuldigung schreiben. So wie sie in Mansfield verwöhnt worden war, war es nun zu spät, sie in Portsmouth noch abzuhärten. Und auch wenn Sir Thomas, hätte er das alles gewusst, sich vielleicht gesagt hätte, dass seine Nichte doch auf höchst vielversprechende Weise nicht nur durch seelischen, sondern auch durch körperlichen Hunger zu einer gerechteren Einschätzung von Mr. Crawfords guter Gesellschaft und seinem guten Vermögen gebracht würde, hätte er sich wohl doch davor gefürchtet, das Experiment noch weiter zu treiben, damit sie nicht am Ende an den Folgen dieser Kur noch starb. Die arme Susan passte nicht viel besser in dieses Elternhaus als ihre ältere Schwester. Fanny war ihr Orakel. Und je mehr Fanny dies begriff, desto mehr ging ihr auf, dass, wenn sie demnächst aus Portsmouth fort durfte, ihr Glück überschattet sein würde vom Bewusstsein, dass sie Susan zurückließ. Dass ein Mädchen mit so vielen Talenten, so guten Ansätzen in solchen Händen zurückbleiben sollte, quälte sie mehr und mehr. Hätte ich doch nur ein Zuhause, in das ich sie einladen könnte. Was für ein Segen wäre das? Und wäre es ihr möglich gewesen, Mr. Crawfords Zuneigung zu erwidern, dann wäre die Überzeugung, dass er gegen eine solche Maßnahme gewiss nichts einzuwenden hätte, jetzt ihr größtes Glück gewesen. Der herzensgute Mann, als den sie ihn nun sah, würde einen solchen Plan mit Begeisterung aufnehmen. Fast 7 Wochen waren von den 2 Monaten vorüber, als Fanny den einen Brief, den von Edmund, auf den sie so lange gewartet hatte, in Händen hielt. Mansfield Park. Meine liebe Fanny, entschuldige, dass ich dir bisher nicht geschrieben habe. Ich wusste von Crawford, dass du auf Nachricht von mir wartest. Aber es war mir nicht möglich, aus London zu schreiben, und ich redete mir ein, dass du mein Schweigen schon verstehen würdest. Ich bin weniger zuversichtlich nach Mansfield zurückgekehrt, als ich es verlassen hatte. Meine Hoffnungen sind um vieles geringer. Es geht um ihr Verhalten, nicht darum, dass wir uns so wenig gesehen haben. Hätte ich sie beim Wiedersehen nur verändert gefunden, so hätte ich nicht geklagt. Sie war von Anfang an wie verwandelt. Der Empfang, den sie mir bereitete, war Empfang, so vollkommen, den sie mir bereitete, anders, als alles, war so vollkommen anders als alles, was ich mir erhofft hatte, dass ich schon beinahe entschlossen war, London gleich wieder zu verlassen. Du kennst ihre Schwächen und kannst dir die Ansichten und Worte, die mich quälten, ausmalen. Sie war bester Dinge und umgeben von denen, die mit ihrer eigenen Unverantwortlichkeit ihre viel zu leichtfertige Art noch ermunterten. Wenn ich an ihre große Zuneigung zu dir denke, daran, wie vernünftig und aufrecht sie dir wie eine Schwester ist, kommt sie mir wie ein ganz anderer Mensch vor. Einer, der zu jeder Gutherzigkeit, der zu jeder Gutherzigkeit imstande ist. Ich könnte mich selbst tadeln, weil ich so streng über ihre unbekümmerte Art urteile. Ich kann sie nicht aufgeben, Fanny. Sie ist die einzige Frau auf Erden, die ich mir als Ehefrau überhaupt vorstellen kann. Ich kann sie nicht aufgeben. So verbunden, wie wir jetzt schon sind. So verbunden, wie wir jetzt schon sind und wie ich hoffe, weiterhin sein werden, würde es, wenn ich Mary Crawford aufgebe, bedeuten, dass ich die Gesellschaft anderer und gerade derer, die mir am liebsten sind, aufgeben müsste. Aber ich schreibe Unsinn. Würde ich abgewiesen, dann müsste ich es ertragen. Und solange ich es nicht bin, kann ich nicht aufhören, mich um sie zu bemühen. Das ist die Wahrheit. Die einzige Frage, Frage lautet, wie? Wie? Welches Mittel hätte am ehesten Aussicht auf Erfolg? Ich glaube, ich werde ihr schreiben. Ich bin schon fast entschlossen, mich per Brief zu erklären. Mein gegenwärtiger Zustand ist eine entsetzliche Qual. Wenn ich alles bedenke, dann scheint mir tatsächlich ein Brief die beste Form der Erklärung. Du fehlst uns sehr. Mir fehlst du mehr, als ich in Worte fassen kann. Meine Mutter lässt schön grüßen. Es vergeht kaum eine Stunde, in der sie nicht von dir spricht. Und ich kann nur beklagen, dass sie deine Gesellschaft noch wochenlang entbehren soll. Mein Vater hat vor, dich persönlich abzuholen. Aber das wird erst nach Ostern sein, wenn er geschäftlich in der Stadt zu tun hat. Erst nach Ostern? Du bist glücklich in Portsmouth. Wie soll ich das aushalten? Aber du sollst ja kein ganzes Jahr fortbleiben. Ich brauche dich hier, damit du mir deine Meinung zu Thornton Lacey sagen kannst. Ich habe kaum den Mut, groß etwas daran zu verbessern, solange ich nicht weiß, ob es je eine Herrin haben wird. Ich glaube, ich werde doch schreiben. Stets der Deine, meine Liebste, nie. Fanny. Nie wieder werde ich mir einen Brief wünschen. Was bescheren Sie einem schon außer Enttäuschung und Kummer? Dieses Aufschieben ist nicht gut. Warum wird es nicht entschieden? Er ist geblendet und nichts wird ihm die Augen öffnen. Er wird sie heiraten und ein armseliges und elendes Leben führen. So ausgesprochen lieb, wie sie dich hat. Alles Unsinn. Sie liebt niemanden außer sich selbst und ihren Bruder. Die einzige auf Erden, die ich mir als Ehefrau überhaupt vorstellen kann. Das glaube ich. Diese Liebe wird noch sein ganzes Leben beherrschen. Ob er nun erhört oder abgewiesen wird, im Herzen ist er auf ewig mit ihr verheiratet. Ja, ja, schreib ihr doch, schreib ihr. Bring es hinter dich. Mach diesem Aufschieben ein Ende. Entscheide dich, binde dich, renne in dein Unglück. Allerdings meinte das Schicksal es gut mit ihr. Meine liebe Fanny, ich greife zur Feder, um dir höchst beunruhigende Neuigkeiten zu melden, die dir zweifelsohne große Sorgen bereiten werden. Es handelte sich nämlich um nichts Geringeres als eine ernsthafte Erkrankung ihres älteren Sohnes, von der sie selbst erst wenige Stunden zuvor per Eilbrief erfahren hatte. Tom ist eben eingetroffen, meine liebe Fanny, und wird gerade nach oben gebracht. Ich bin so schockiert von seinem Anblick. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Tom war mit einer Gesellschaft junger Männer von London nach Newmarket gefahren, wo ein vernachlässigter Sturz zusammen mit unmäßigem Trinken ein Fieber verursacht hatte. Statt dass es ihm, wie er geglaubt hatte, bald wieder gut genug ging, hatte sich sein Zustand stark verschlimmert. Er muss sehr krank gewesen sein, das sieht man. Der arme Tom, ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ich ängstige mich sehr und das gilt auch für Sir Thomas. Und wie froh wäre ich, wenn du jetzt hier wärst und mich trösten könntest. Aber Sir Thomas hofft, dass es ihm morgen schon besser geht. Er sagt, wir müssen die Reise bedenken. Ungefähr eine Woche nach seiner Rückkehr nach Mansfield war die akute Gefahr gebannt und Tom galt offiziell als soweit wiederhergestellt. Lady Bertram war das ideale Opfer für eine kleine medizinische Täuschung. Es ist gelungen, das Fieber zu senken. Das Fieber war der schlimmste Feind. Bald wird Tom wieder wohlauf sein. Daran hege ich keinerlei Zweifel. Liebe Fanny, ich muss dir leider berichten, dass der Arzt von deutlichen Anzeichen der Schwindsucht gesprochen hat. Diese zeigten sich nach Abklingen des Fiebers an Toms Körper. Wir halten es für das Beste, Lady Bertram nicht durch Sorgen zu beunruhigen, die sich hoffentlich als grundlos erweisen werden. Allerdings gibt es keinen Grund, dir nicht die Wahrheit zu sagen. Um auf das Thema von letztens zurückzukommen, um seine Lunge. Ich hatte tatsächlich begonnen, einen Brief zu schreiben, als ich wegen Toms Krankheit fortgerufen wurde. Doch jetzt habe ich es mir anders überlegt und fürchte den Einfluss ihrer Freunde. Sobald es Tom besser geht, werde ich fahren. Es war schon fast Ende April. Nun waren es nicht zwei, sondern beinahe schon 3 Monate, dass sie von allen getrennt war und ihre Tage wie eine Büßerin verbrachte. Wie sehr sehnt sie sich nach der Heimat Schoß. Ihr Verlangen, ihre Ungeduld, ihre Sehnsucht, wieder bei ihnen zu sein, waren so stark, dass ihr die Zeilen aus Coopers Tyrosinium nicht mehr aus dem Sinn gingen. Wie oft sie das vor sich hin murmelte, die ach so treffende Beschreibung einer Sehnsucht, die gewiss kein Schuljunge schmerzlicher empfinden konnte als sie selbst. Ich muss schon sagen, ich bedauere es sehr, dass du in dieser schweren Zeit, die mich so sehr belastet, nicht zu Hause bist. Ich hoffe und wünsche mir von Herzen, dass du nie wieder so lange von zu Hause fortbleibst. Das waren Sätze, die sie mit Freuden las. Verzeihen Sie, meine liebe Fanny, sobald Sie können, mein langes Schweigen. Das will ich bescheiden erbitten und erwarten. Denn Sie sind ein so gutherziges Mädchen, dass ich mich fest darauf verlasse, besser behandelt zu werden, als ich es verdiene. Und nun möchte ich auch noch sofort eine Antwort. Ich will wissen, wie es in Mansfield Park steht. Es wäre wirklich herzlos, wollte man nicht an den schweren Sorgen dort Anteil nehmen. Und wie ich höre, hat der arme Mr. Bertram ja kaum Aussicht auf eine endgültige Genesung. Einen so stattlichen jungen Mann in der Blüte seiner Jahre dahinwelken zu sehen, das ist schon arg betrüblich. Wenn er stirbt, dann gibt es gleich zwei arme junge Männer weniger auf der Welt. Mit furchtloser Miene und fester Stimme werde ich sagen, dass Reichtum und Rang gar nicht in verdienstvollere Hände fallen könnten. Was ich letzte Weihnachten gesagt habe, war dumm und voreilig. Aber der Schaden von wenigen Tagen lässt sich vielleicht doch wenigstens zum Teil beheben. Lack und Goldblatt verdecken manchen Fleck. Wahre Liebe, Fanny, so wie die meine, könnte über mehr hinwegsehen. Schreiben Sie mir sofort zurück. Bedenken Sie das Maß meiner Sorge und seien Sie nicht leichtfertig damit. Ich war schon dabei, den Brief zusammenzufalten. Da kam Henry hereinspaziert. Jetzt gerade kann er es gar nicht abwarten, Sie zu sehen. Zum Beweis wiederholt er, und eifriger als zuvor, was er schon in Portsmouth gesagt hat, nämlich, dass wir Sie nach Hause bringen sollten. Und da pflichte ich ihm von ganzem Herzen bei. Liebe Fanny, schreiben Sie sofort und sagen Sie, dass wir kommen sollen. Sie dankte Miss Crawford, lehnte das Angebot aber entschieden ab. Sir Thomas hat vor, mich persönlich abzuholen. Und da die Krankheit meines Vetters nun schon so viele Wochen andauert, muss ich annehmen, dass man meine Anwesenheit in Mansfield Park derzeit als Last empfindet. Fanny konnte nicht daran zweifeln, dass ihre Antwort eine wirkliche Enttäuschung sein würde. Und so wie sie Miss Crawford kannte, rechnete sie damit, dass sie von Neuem bedrängt würde. Und obwohl binnen einer ganzen Woche kein zweiter Brief kam, hegte sie dieselbe Vermutung noch immer, als ein solcher schließlich eintraf. Ein höchst skandalöses, gehässiges Gerücht ist mir eben zu Ohren gekommen. Und ich schreibe, liebe Fanny, um Ihnen einzuschärfen, dass Sie ihm nicht den geringsten Glauben schenken dürfen, sollte es sich auch auf dem Lande verbreiten. Verlassen Sie sich darauf. Es ist ein Missverständnis und ein oder zwei Tage werden es ausräumen. Jedenfalls wird sich herausstellen, dass Henry in jedem Falle unschuldig ist. Und trotz eines Augenblicks der Unbesonnenheit nur sie allein im Sinn hat. Hören Sie nichts? Vermuten Sie nichts? Erzählen Sie nichts? Bis ich Ihnen wieder schreibe. Ich bin sicher, alles wird unter den Teppich gekehrt und am Ende ist nichts bewiesen, außer Rushworths Einfalt. Wenn die beiden tatsächlich fort sind, will ich mit meinem Leben dafür einstehen, dass sie nur nach Mansfield Park gefahren sind und Julia mit ihnen. Aber warum konnten sie uns denn auch nicht kommen und sie holen lassen? Ich will hoffen, dass sie das nicht noch bereuen. Ihre. Fanny war entgeistert. Wie seltsam das alles war. Sie hatte ja fast schon geglaubt, dass Henry sie tatsächlich liebe, hatte sich einreden wollen, seine Zuneigung zu ihr gehe über das gewöhnliche Maß hinaus. Und seine Schwester behauptete gar jetzt noch, keine andere bedeute ihm etwas. Wie hieß doch gleich die reiche Cousine von dir in der Stadt, Fan? Rushworth. Maria Rushworth, Vater. Und wohnt die nicht in der Wimpole Street? Doch, Vater. Na, dann ist bei denen der Teufel los, das sag ich dir. Hier, eine feine Verwandtschaft hast du da. Ich weiß ja nicht, wie Sir Thomas über solche Sachen denkt. Der ist ein vornehmer und gebildeter Mann, da findet er es vielleicht nicht weiter schlimm, wie seine Tochter sich aufführt. Aber verflucht nochmal, wenn das meine wäre, die würde Prügel kriegen, bis ich nicht mehr kann. Mit unendlichem Bedauern habe man der Öffentlichkeit einen ehrlichen Zwist in der Familie von Mr. R. aus der Wimpole Street zu vermelden. Die schöne Mrs. R., erst vor kurzem zu Hymens Jüngerinnen aufgestiegen und nach allseitiger Ansicht zur strahlenden neuen Anführerin der vornehmen Welt bestimmt, habe dem Haus ihres Gatten in Begleitung des bekannten und allseits beliebten Mr. C., eines guten Freundes und eng Vertrauten von Mr. R., den Rücken gekehrt und niemandem, auch dem Chefredakteur des Blattes nicht, sei bekannt, wohin ihr Weg sie geführt habe. Das ist ein Irrtum, Vater. Es muss ein Irrtum sein. Es ist nicht so. Es sind bestimmt ganz andere Leute. Nie im Leben schien es, Fanny hatte etwas sie so entsetzt. Es war eine zu grässliche Anhäufung von Schuld. Eine zu garstige Verstrickung in das Böse, als dass ein Mensch, wenn er sich nicht im Zustand tiefster Barbarei befand, dazu fähig sein konnte. Und doch sagte ihr Verstand ihr, dass es so war. Seine flatterhaften Neigungen, Marias große Schwäche für ihn, ein Mangel an Prinzipien auf beiden Seiten machten es möglich. Miss Crawfords Brief stempelte es zur Tatsache. Liebe Fanny, du kennst unser gegenwärtiges Unglück. Wir sind seit 2 Tagen hier in London. Wir haben keine Spur. Du hast vielleicht noch nicht von dem neuesten Unheil gehört. Julias Flucht. Sie ist mit Yates auf und davon. Nach Schottland. Sie hat London wenige Stunden vor unserem Eintreffen verlassen. Zu jeder anderen Zeit wäre das ein entsetzlicher Schlag gewesen. Jetzt kommt es einem ganz unbedeutend vor. Es hat meinen Vater nicht überwältigt. Ich schreibe dir auf seinen Wunsch, Rückkehr nach Hause vorzuschlagen. Er möchte dich um meiner Mutter willen dort haben. Vater wünscht, dass du Susan einlädst, für ein paar Monate mitzukommen. Regle es, wie du willst. Dir wird klar sein, was für eine Freundlichkeit in einem solchen Augenblick das ist. Werde seinen Absichten gerecht, so schlecht ich sie dir hier auch darlege. Das Unheil, das über uns gekommen ist, nimmt kein Ende. Du siehst mich morgen früh. Ich komme mit eigener Postkutsche. Dein schon morgen. Morgen sollte sie Portsmouth verlassen. Sie war, das spürte sie, in größter Gefahr, überglücklich zu sein, wo doch vielen anderen so elend zumute war. Das Unglück, das ihr so viel Glück bescherte. Eine Aufgabe jagte die nächste. Der Tag war kaum lang genug. Das Glück, das sie ausstrahlte, ein Glück kaum getrübt durch die unerfreuliche Mitteilung, die sie zuvor kurz machen musste. Vater und Mutter, die freudig einwilligten, dass Susan mit ihr fuhr. Überhaupt die Freude, die der Aufbruch beider bei allen hervorzurufen schien. Und dann die Begeisterung Susans. All das weckte ihre Lebensgeister neu. Um 8 Uhr morgens war Edmund im Haus. Die Mädchen hörten von oben, wie er eintrat, und Fanny ging hinunter. Meine Fanny, meine einzige Schwester, mein einziger Trost nun. Lass dich umarmen. Hast du gefrühstückt? Wann bist du bereit? Kommt Susan mit? In einer halben Stunde wird alles bereit sein. Wie ihr das Herz vor Glück schwoll, als sie die Stadtmauern von Portsmouth hinter sich ließ und wie Susan über das ganze Gesicht strahlte, lässt sich leicht ausmalen. Viel gesprochen wurde auf der Reise wohl nicht. Oft vernahm Fanny Edmunds tiefe Seufzer. Wäre er allein mit ihr gewesen, so hätte er ihr sein Herz entgegen allem Vorsatz öffnen müssen. Kein Wunder. Es muss dir nahe gehen. Es muss schmerzlich sein, dass ein Mann, der dich liebte, dich im Stich lassen kann. Aber deine Zuneigung war noch jung im Vergleich mit... Fanny, denk doch nur an mich. Auf der ganzen Fahrt hatte Fanny gesehen, wie sehr sich das Land seit Februar verändert hatte. Überall fiel ihr Blick auf Rasen und Buschwerk in frischestem Grün. Und die Bäume hatten zwar noch nicht ihr ganzes Kleid entfaltet, aber sie waren in jenem beglückenden Zustand, in dem die kommende Schönheit bereits zu erahnen ist und zwar dem Auge schon viel geboten wird, noch mehr aber der Fantasie überlassen bleibt. Noch weit vor der üblichen Dinnerzeit kamen sie in Mansfield Park an. Fanny war kaum an den Dienstboten mit ihren ernsten Gesichtern vorüber. Fanny, liebe Fanny, jetzt wird mir wohler sein. Es war eine traurige Gesellschaft, die sie dort vorfanden, wobei jeder sich für den Unglücklichsten hielt. In Wirklichkeit aber litt Mrs. Norris, der Maria immer besonders am Herzen gelegen hatte, am meisten. Maria war ihr Liebling gewesen, diejenige, die ihr mehr als alle anderen bedeutet hatte. Sie selbst hatte die Ehe gestiftet, wie sie mit solchem Stolz oft und gern gesagt hatte. Und dass diese nun so enden musste, das konnte sie nicht verwinden. Edmund war seinem Bruder beinahe ebenso willkommen wie Fanny ihrer Tante. Mrs. Norris hingegen erfuhr von keinem von beiden Trost. Ja, ihre Empörung konnte nur noch größer werden, weil sie nun die Person wieder vor Augen hatte, die sie in der Blindheit ihres Zorns als Schurkin in diesem Stück ansah. Hätte Fanny Mr. Crawfords Antrag angenommen, dann hätte all das nicht geschehen können. Auch Susan war ihr ein Ärgernis. Sie hatte nicht die Kraft, sie mit mehr als ein paar abweisenden Blicken aufzunehmen. Und Susan, die ist eine Spionin, ein Eindringling, eine unnütze Esserin. Und alles, was sonst noch Anstoß erregen konnte. Ich werde dir alles erzählen. Und dann ist es ein für alle Mal erledigt. Ich hatte gehört, dass Sie in der Stadt sind. Ich wollte Sie sehen. Lassen Sie uns über diese traurige Geschichte reden. Sagen Sie selbst, ist die Dummheit, unsere beiden Verwandten zu fassen. Ich brachte keine Antwort heraus. Aber ich glaube, mein Blick sagte alles. Sie spürte den Tadel. Wie schnell sie so etwas oft spürte. Ich will Henry nicht auf Kosten ihrer Schwester verteidigen. Das war der Auftakt. Ich kann mich nicht an all ihre Worte erinnern. Sie tadelte die Dummheit ihres Bruders, dass er sich von einer Frau, für die er nie etwas empfunden habe, zu etwas habe verleiten lassen, durch das er die, die er vergöttere, verlieren müsse. Es so dreist, so unbekümmert, so kühl zur Sprache zu bringen. Kein Widerwillen, kein Entsetzen, keine weibliche, kein, wie soll ich sagen, anständiger Abscheu. Das macht die Welt aus den Menschen. Verdorben. Alles verdorben. Dass sie es an schlichter Diskretion hatten mangeln lassen, an Vorsicht, dass er exakt so lange nach Richmond gefahren war, wie sie nach Twickenham. Dass sie einer Dienstbotin etwas gegen sich in die Hand gegeben hatte. Kurz, dass man sie erwischt hatte. Ach, Fanny, das fand sie tadelnswert. Nicht die Tat. Und was konntest du darauf antworten? Nichts. Nichts Verständliches. Sie redete weiter. Kam jetzt auf dich zu sprechen. Ja, sie redete von dir. Da sprach sie sehr vernünftig. Aber zu dir ist sie ja immer aufrecht gewesen. Er hat deine Frau fortgeworfen, wie ihm nie wieder eine begegnen wird. Sie hätte ihm Ruhe geschenkt, hätte ihn für immer glücklich gemacht. Meine liebste Fanny, ich will hoffen, ich bereite dir mit diesem Blick zurück auf das, was hätte sein können, mehr Freude als Schmerz. Sie sprach von dir mit größtem Lob und herzlicher Zuneigung. Doch selbst hier war ein Quäntchen Böses beigemischt. Warum konnte sie ihn denn auch nicht nehmen? Es ist alles ihre Schuld. Die dumme Gans. Hätte sie ihn genommen, wie es vernünftig gewesen wäre, dann stünde jetzt vielleicht schon die Hochzeit ins Haus. Und Henry wäre zu glücklich und zu beschäftigt gewesen, um etwas anderes zu wollen. Kannst du dir so etwas vorstellen? Aber der Bann ist gebrochen. Mir sind die Augen geöffnet. In so einem Augenblick übermütig zu sein, leichtfertig zu reden und das zu dir... Das ist Grausamkeit, sonst nichts. Nein, das finde ich nicht. Grausamkeit liegt nicht in ihrer Natur. Ich glaube nicht, dass sie meine Gefühle verletzen wollte. Die Wurzeln des Übels reichen tiefer. Sie weiß nicht, sie ahnt nicht einmal, dass es solche Gefühle überhaupt gibt. Ihr Verstand ist so verdorben, dass es ihr ganz natürlich vorkam, die Dinge so zu sehen. Ihre Fehler sind keine Charakterfehler. Ihr Fehler ist der Mangel an Grundsätzen, Fanny. Es ist ein Abstumpfen in den Empfindungen, eine Verrohung, Verdorbenheit der Gedanken. Mit Freuden hätte ich mich in den viel größeren Schmerz gefügt, sie zu verlieren, statt von ihr zu denken, wie ich es nun tun muss. Das habe ich ihr auch gesagt. Das hast du? Ja, aber es ging noch weiter. Jetzt, sagte sie, komme alles darauf an, die Heirat zwischen den beiden zu bewerkstelligen. Wir müssen Henry überreden, Mariette zu heiraten. Und wenn es ehrenhaft geschieht, und wenn wir dafür sorgen, dass Fanny für immer aus seinem Leben verschwindet, dann will ich am Erfolg nicht zweifeln. Fanny muss er sich aus dem Kopf schlagen. Ich glaube, nicht einmal er könnte bei einer wie ihr jetzt noch etwas ausrichten. Und deshalb hoffe ich auch, dass wir auf keine allzu großen Schwierigkeiten stoßen. Mein Einfluss wird ganz in diese Richtung gehen. Und wenn Maria erst einmal verheiratet ist und ihre eigene Familie, schließlich angesehene Leute, sie ordentlich unterstützt, wird sie bis zu einem gewissen Grade wieder in der Gesellschaft Fuß fassen. Und man kann doch nicht leugnen, dass es heute in diesen Dingen großzügiger und freimütiger zugeht als früher. Was ich empfehle, ist, dass ihr Vater sich ruhig verhält. Bewegen Sie ihn dazu, dass er den Dingen ihren Lauf lässt. Sir Thomas soll sich auf sein Ehrgefühl und sein Mitleid verlassen. Und alles geht vielleicht doch noch gut aus. Aber wenn er seine Tochter fortholt, nimmt er uns unseren größten Trumpf. Ich entgegnete, ich hätte mir in der Verfassung, in welcher ich zu ihr gekommen sei, nicht vorstellen können, dass ich etwas erleben würde, das mein Leid noch vergrößerte. Und wie sie zuletzt dies schlimmer als alles andere, uns Nachsicht empfehle, Nachgeben, Komplizenschaft in der Sünde. All das überzeugte mich davon, dass ich sie zuvor nie verstanden hätte. Sie müsse das Geschöpf meiner eigenen Fantasie gewesen sein und nicht Miss Crawford, an das ich binnen vieler Monate so gern gedacht hätte. Sie war erstaunt, außerordentlich erstaunt, mehr als erstaunt sogar. Ich sah es ihr am Gesicht an. Sie wurde hochrot. Eine schöne Standpauke, die Sie mir da gehalten haben. Stammt die aus Ihrer neuesten Predigt? Wenn Sie so weitermachen, haben Sie bald ganz Mansfield und Thornton Lacey bekehrt. Und wenn ich das nächste Mal von Ihnen höre, sind Sie vielleicht ein gefeierter Prediger bei einer großen Methodistengemeinde oder Missionar in fernen Landen. Sie versuchte, unbekümmert zu sprechen. Aber so unbekümmert, wie sie gern wirken wollte, war sie nicht. Ich erwiderte nur, dass ich ihr von Herzen alles Gute wünsche und ernsthaft hoffe, sie möge bald lernen, aufrichtiger zu denken, damit sie nicht das wertvollste Wissen, das wir Menschen erwerben können, die Kenntnis unserer selbst und unserer Pflichten aus der Erfahrung eigenen Leidens ziehen müsse. Und gleich danach ging ich hinaus. Mr. Bertram! Ich war erst ein paar Schritte vorangekommen, Fanny. Da hörte ich, wie die Tür hinter mir wieder aufging. Mr. Bertram. Ich drehte mich um. Mr. Bertram, sagte sie mit einem Lächeln. Aber es war ein Lächeln, das schlecht zu unserer zuvorigen Unterredung passte. Ein spielerisches, übermütiges Lächeln, das mich verführen wollte, um mich zu überwältigen. Ich widerstand. Es war die Eingebung des Augenblicks zu widerstehen. Und ich ging meines Weges. Und das war also das Ende unserer Bekanntschaft. Und was für eine Bekanntschaft es gewesen ist. Was hat man mich getäuscht? Bruder und Schwester gleichermaßen. Mögen andere Federn bei Schuld und Elend verweilen. Ich will solch abstoßende Themen so rasch wie möglich hinter mir lassen, denn ich kann es kaum erwarten, all diejenigen, die nicht gar zu viel Schuld auf sich geladen haben, wieder halbwegs glücklich werden zu lassen. Und mit den anderen will ich fertig sein. Meine Fanny muss, das darf ich zu meiner großen Befriedigung sagen, in dieser Zeit allen Widrigkeiten zum Trotz sehr glücklich gewesen sein. Sie muss ungeachtet dessen, was sie angesichts des Kummers der Menschen in ihrer Umgebung empfand oder zu empfinden glaubte, ein glückliches Geschöpf gewesen sein. Sie hatte Quellen der Freude, deren Sprudel nichts hätte aufhalten können. Sie war wieder in Mansfield Park. Sie wurde gebraucht und geliebt. Zugegeben, Edmund selbst war alles andere als glücklich. Enttäuschung und Bedauern setzten ihm zu. Er grämte sich über das Geschehene und sehnte sich nach dem, was nicht sein konnte. Sir Thomas, der arme Sir Thomas. Ein Vater, der genau wusste, dass er sich seinen Kindern gegenüber falsch verhalten hatte, musste am längsten leiden. Er sah nun, dass er der Heirat seiner Tochter niemals hätte zustimmen dürfen. Dass er mit seiner Zustimmung das Zweckmäßige über das Richtige gestellt und sich von eigennützigen und weltlichen Beweggründen hatte leiten lassen. Er fand mehr Trost als erwartet bei seinen anderen Kindern. Julias Ehe erwies sich als weniger unglücklich, als er anfangs geglaubt hatte. Sie war reumütig und hoffte auf Vergebung. Und Mr. Yates, dem ehrlich daran lag, in die Familie aufgenommen zu werden, unterwarf sich seiner Autorität und ließ sich von Sir Thomas leiten. Er war kein gefestigter Mensch. Aber man durfte immerhin hoffen, dass er im Laufe der Zeit weniger leichtfertig oder zumindest einigermaßen gesetzt und ruhig würde. Und in jedem Fall war es beruhigend, dass sein Vermögen beträchtlicher und seine Schulden deutlich geringer waren als angenommen. Und dass er Sir Thomas als seinen besten und wertvollsten Freund zu Rate zog. Trost fand Sir Thomas auch bei Tom, denn dieser kam langsam wieder zu Kräften. Und das, ohne dabei in seine frühere Sorglosigkeit und Selbstsucht zurückzufallen. Die Krankheit hatte einen besseren Menschen aus ihm gemacht. Er hatte gelitten und er hatte gelernt, nachzudenken. Zwei Erfahrungen, die ihm zuvor fremd gewesen waren. Vor allem das Temperament und die Leidenschaftlichkeit von Maria, der verheirateten Mrs. Rushworth, kam Sir Thomas erst durch die traurigen Folgen zu Bewusstsein. Durch nichts ließ sie sich dazu bewegen, Mr. Crawford zu verlassen. Sie hoffte, ihn zu heiraten und blieb bei ihm, bis sie einsehen musste, dass sie vergebens hoffte. Und bis die Enttäuschung und das Elend, die sich aus dieser Erkenntnis ergaben, sie so unausstehlich machten und ihre Gefühle beinahe in Hass umschlagen ließen, dass die beiden sich das Leben eine Zeit lang gegenseitig zur Hölle machten und sie sich schließlich aus freien Stücken trennten. Für Mr. Rushworth war es ein leichtes, die Scheidung zu erwirken. Und so endete eine Ehe, die unter Voraussetzungen geschlossen worden war, die nur mit sehr viel Glück zu einem besseren Ende hätten führen können. Sie hatte ihn verachtet und einen anderen geliebt. Und er war sich dessen sehr wohl bewusst gewesen. Die Schmach der Dummheit und die Enttäuschungen selbstsüchtiger Leidenschaft wecken nur wenig Mitleid. Er bekam die Strafe, die er verdiente. Die Frage, wo man Maria nun unterbringen sollte, war Gegenstand ebenso schwermütiger wie schwerwiegender Beratungen. Mrs. Norris, deren Zuneigung zu ihrer Nichte in dem Maße zuzunehmen schien, in dem deren Ansehen abnahm, wünschte, dass man sie nach Hause in den Schoß der Familie zurückkehren ließ. Sir Thomas wollte davon nichts hören. Und Mrs. Norris' Erbitterung gegenüber Fanny war größer denn je. Denn in ihrer Anwesenheit in Mansfield sah sie den Grund dafür. Am Ende beschloss Mrs. Norris, Mansfield den Rücken zu kehren und sich ganz ihrer unglücklichen Maria zu widmen. In einem neuen Haus, an einem abgelegenen Ort, in einer anderen Gegend, wo sie zurückgezogen und fast ganz für sich allein zusammenlebten. Ohne Zuneigung auf der einen Seite, ohne Urteilsvermögen auf der anderen, so dass man mit Fug und Recht annehmen kann, dass jede zur Strafe für die andere wurde. Nach allem, was vorgefallen war und die beiden Familien verletzt und einander entfremdet hatte, wäre es eine große Belastung gewesen, wenn die Bertrams und die Grants weiterhin in so enger Nachbarschaft gelebt hätten. Dr. Grant konnte die Nachfolge auf einem Chorherrenstuhl an Westminster Abbey antreten. Und da dies ihm und seiner Ehefrau die willkommene Gelegenheit bot, Mansfield zu verlassen, fortan in London zu leben und die Kosten dieser Veränderung durch das höhere Einkommen bestreiten zu können, waren diejenigen, die gingen, nicht weniger zufrieden als diejenigen, die blieben. Mrs. Grant, mit ihrem herzlichen und liebenswerten Naturell wird die vertraut gewordenen Orte und Menschen wohl mit einigem Bedauern verlassen haben. Doch genau dieses einnehmende Wesen sorgte auch stets dafür, dass sie an jedem Ort und in jeder Gesellschaft vieles fand, an dem sie ihre Freude haben konnte. Und sie konnte Mary wieder ein Zuhause bieten. Und Mary hatte nach den Ereignissen des letzten halben Jahres genug von ihren eigenen Freunden. Genug von Eitelkeit, Ehrgeiz, Liebe und Enttäuschungen. Und hatte die aufrichtige Herzensgüte und ruhige Besonnenheit ihrer Schwester bitter nötig. Sie lebten zusammen. Und als schließlich Dr. Grant nach 3 üppigen Kirchenbanketten im Verlauf einer einzigen Woche vom Schlag getroffen wurde und starb, da lebten sie immer noch beisammen. Denn auch wenn Mary fest entschlossen war, sich nie wieder mit einem jüngeren Sohn abzugeben, fiel es ihr doch äußerst schwer unter den schneidigen Titelträgern und müßigen Titelanwärtern, die sich zu ihrer Schönheit und ihren 20.000 Pfund hingezogen fühlten, einen zu finden, der ihren in Mansfield erworbenen Ansprüchen genügte, dessen Charakter und Auftreten auch nur halbwegs die Hoffnung auf das häusliche Glück rechtfertigte, das sie dort schätzen gelernt hatte, und dem es gelingen konnte, Edmund Bertram gut genug aus ihren Gedanken zu vertreiben. In diesem Punkt erging es Edmund sehr viel besser. Er musste nicht lange vergeblich auf ein Objekt seiner Zuneigung warten, das es wert war, ihren Platz einzunehmen. Kaum hatte er damit aufgehört, Mary Crawford nachzutrauern und Fanny gegenüber zu beteuern, wie unmöglich es sei, dass er je wieder einer solchen Frau begegnen werde, da ging ihm auch schon auf, dass eine ganz andere Art von Frau womöglich auch keine schlechte Idee war, wenn nicht gar eine sehr viel bessere. Und er überlegte, ob es nicht ein mögliches, ein vielversprechendes Unterfangen wäre, Fanny davon zu überzeugen, dass ihre liebevolle und schwesterliche Zuneigung zu ihm Grundlage genug für eheliche Liebe wäre. Ich nenne hier absichtlich keine Daten. Möge ein jeder sie selbst einsetzen. Denn ich weiß, die Überwindung unüberwindbarer Leidenschaft und die Wandlung unwandelbarer Liebe muss bei jedem Menschen unterschiedlich lange dauern. Ich kann nur jedem versichern, dass genau zu dem Zeitpunkt, zu dem es ganz natürlich war, dass es so kam, und nicht eine Woche früher, Edmund sich nichts mehr aus Miss Crawford machte und so eifrig darauf bedacht war, Fanny zu heiraten, wie Fanny selbst es nur wünschen konnte. Selbst auf dem Gipfel seiner früheren Verliebtheit hatte er Fannys moralische Überlegenheit anerkannt. Was musste er da jetzt erst von ihr halten? Sie war natürlich viel zu gut für ihn. Doch da niemand sich daran stört, wenn er etwas bekommen soll, das zu gut für ihn ist, bemühte er sich ernsthaft und beharrlich um diesen Segen. Und die Ermutigung von ihrer Seite aus konnte nicht lange ausbleiben. Nachdem sie sich so mit ihrer gegenseitigen Neigung versichert hatten, blieb kein Hindernis mehr. Es war eine Verbindung, die Sir Thomas sich schon selbst ausgemalt hatte. Er hatte genug von Heiraten, bei denen es nur um Ehrgeiz oder finanzielle Erwägungen ging. Die echten Werte wie Grundsätze und Charakter waren ihm teurer denn je. Und er war ganz darauf bedacht, alles, was ihm an häuslichem Glück geblieben war, mit den stärksten Banden zu sichern. Fanny war in der Tat genau die Schwiegertochter, die er sich wünschte. In seiner Mildtätigkeit und Freundlichkeit hatte er sie sich selbst zum schönsten Seelentrost erzogen. So lieb und nützlich, wie sie ihr über lange Zeit gewesen war, trennte Lady Bertram sich weniger leicht von Fanny. Kein Glück von Sohn oder Nichte machte ihr diese Ehe wünschenswert. Aber sie konnte sie schließlich doch gehen lassen, denn Susan blieb und übernahm ihren Platz. Susan wurde unentbehrlich. Und nach Fannys Fortgang führte sie deren Aufgabe, allzeit für die Bequemlichkeit ihrer Tante zu sorgen, mit solcher Selbstverständlichkeit fort, dass sie nach einer Weile vielleicht sogar die beliebtere von beiden war. Bei so viel wahrem Wert und wahrer Liebe und ohne dass es an Wohlstand oder Gesellschaft in der Familie mangelte, konnte das Glück des jungen Paars als so gesichert gelten, wie irdisches Glück überhaupt nur sein kann. Beide gleichermaßen für die Häuslichkeit geschaffen und den Freuden des Landlebens zugetan, machten sie aus ihrem Zuhause einen Hort der Liebe und der Behaglichkeit. Und damit dies Bild der Glückseligkeit vollkommen wurde, fiel durch den Tod von Dr. Grant die Pfarrstelle von Mansfield gerade zu dem Zeitpunkt an sie zurück, zu dem sie lange genug verheiratet waren, dass eine Aufbesserung ihres Einkommens ihnen gelegen kam und die Entfernung zum elterlichen Wohnsitz ihnen bald unbequem sein würde. So zogen sie also wieder nach Mansfield. Und das Pfarrhaus dort, dem sich Fanny unter beiden vorherigen Amtsinhabern nie ohne ein schmerzliches Gefühl der Befangenheit und Besorgnis hatte nähern können, wuchs ihr nun bald ans Herz und war in ihren Augen genauso vollkommen wie alles andere im Umkreis und in der Obhut von Mansfield Park es schon seit langem war. Mansfield Park von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Teil 3. Es sprachen Erzählerin Sophie Reuss, Fanny Price, Sina Martens, Sir Thomas Bertram, Felix von Manteuffel, Lady Bertram, Johanna Gasdorf, Mrs. Norris, Frauke Pohlmann, Tom Bertram, Sebastian Zimmler, Edmund Bertram, Timo Weißschnur, Maria Bertram, Lisa Hirdina, Julia Bertram, Luana Welis, Mary Crawford, Sandra Gerling, Henry Crawford, Kilian Land, James Rushworth, Sascha Nathan, John Yates, Isaac Denzler, Mrs. Price, Almut Henkel, Mr. Price, Ulrich Plessmann, William Price, Philippe Ledon, Susan Price, Anna Sonnenschein, Mrs. Grant, Claudia Mischke, Butler Budderly, Uwe Zerwer, Mops, Magdalene Artelt. Besetzung: Arne Köhler. Wortaufnahmen: Mike Weißzack und Martin Eichberg. Musikproduktion: Christoph Klaassen und Lisa Harnest. Montage und Mischung der Gesamtproduktion: Thomas Rombach und André Buscharepp. Musik: HR Sinfonieorchester unter der Leitung von Sebastian Zierer. Orchestration: Sarah Lutz. Arrangement: Lukas Langgut. Regieassistenz: Hertha Steinmetz, Miriam Brandt, Christine Stühlen und Felix Lehmann. Dramaturgie: Cordula Huth. Komposition: Martina Eisenreich. Hörspielbearbeitung und Regie: Iris Drögekamp. Produktion: Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk und der Hörverlag 2020. Redaktion: Cordula Huth.